Die Schule der Glücksritter oder Arsène Lupin trifft Al Capone. Kriminalhörspiel von Michael Koser. Pennsylvania Special rollte gerade ein, als ich den Bahnsteig betrat. Ich fror ohne Hut und Mantel. Der Schneeregen der Dezembernacht hatte mich durchnässt, die Tasche war so schwer und ich wurde verfolgt. Während ich am Zug entlang hastete, sah ich mich um. Da kamen sie, zwei große Männer in dunklen Mänteln, klobigen Schuhen. In Panik stieg ich in den nächsten Wagen, einen Pullman-Salon mit Privatabteilen, und lief den Gang entlang. Fängt ja gut an, das neue Leben, dachte ich. Plötzlich öffnete sich die Tür neben mir. Eine Hand packte mich, zog mich ins Abteil. Legen Sie sich ins Bett, schnell. Meine Tasche! Die verstecken wir unterm Bett. Ça va. Unter die Decke, Mademoiselle. Wickeln Sie sich bis zur Nasenspitze ein. Er war ein gut aussehender, mittelgroßer Mann. Nicht mehr jung. In einem eleganten blauen Anzug. Ich gehorchte ihm ohne Angst, obwohl er die Tür verriegelte. Sein Blick, seine Stimme, seine bestimmte Art. Alles wirkte vertrauenerweckend. Drehen Sie sich zur Wand. Schlafen Sie tief und fest. Machen Sie auf, Polizei! Wenn Sie darauf bestehen. Seien Sie bitte leise, meine Frau schläft bereits. Was wollen Sie? Wir suchen eine Diebin, eine junge Frau ohne Hut. Mit einer großen Reisetasche. Bei mir? Sie ist in diesen Wagen gestiegen. Haben Sie sie gesehen? Nein. Was dagegen, wenn ich in den Waschraum schaue? Tun Sie sich keinen Zwang an. Fehlanzeige. Entschuldigen Sie die Störung. Bitte. Ist er weg? Es scheint so, aber bleiben Sie noch im Bett. Vorsichtshalber. Sie sind also eine Diebin, Mademoiselle. Warum haben Sie mir geholfen? Ein Impuls, Mademoiselle. Ich sah Sie aus dem Fenster des Abteils. Sie waren in Not, verfolgt von den Flicks. Und Sie haben grüne Augen. Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle? Raoul d'Andrézy aus Paris. In Frankreich. Was? Au! Sie haben sich wehgetan, Mademoiselle? Ja. Nein. Ich glaub's nicht. Raoul d'Andrézy. Ja, ich habe gehört, dass Sie in den Staaten sind, aber... Dass ich Sie treffe auf diese Weise. Dass Sie mich vor der Polizei ausgerechnet Sie. Beruhigen Sie sich, Mademoiselle. Erst wenn Sie es mir gesagt haben. Was soll ich Ihnen sagen? Wie Sie wirklich heißen. Für wen halten Sie mich, Mademoiselle? Sie sind Arsène Lupin. Ich wusste es. Ich kannte ihn, alle seine unglaublichen Abenteuer und seine Pseudonyme. Arsène Lupin, der Gentleman-Einbrecher. Der Abenteurer, der berühmteste Glücksritter der Welt. Seit ich noch als Kind die Berichte seines Biografen Leblanc gelesen hatte, war ich ihm verfallen. Ich schwärmte für ihn, folgte seinen Spuren in meinen Träumen. Übertreiben Sie nicht ein wenig, Mademoiselle. Sie haben mir Ihren Namen noch nicht genannt. Ich heiße Mary Kowalski. Nein, ich heiße nicht mehr Mary Kowalski. Ich bin nämlich dabei, ein neues Leben anzufangen. Dazu brauche ich einen neuen Namen. Versteht sich. Leider bin ich noch nicht dazu gekommen, mir einen zu suchen. Lassen Sie sehen. Eine hübsche junge Frau mit grünen Augen sollte Elaine heißen. Elaine? Schöner Name. Sie dürfen ihn behalten, Mademoiselle. Und nun erzählen Sie, was ist geschehen? Wer sind Sie? Ich sagte ihm alles. Dass ich in Pittsburgh geboren und aufgewachsen bin. Dass meine Eltern früh starben. Dass ich in einer Bank arbeitete, wo ich es bis zur Kassiererin brachte. Dass mich in diesem Jahr des Herrn 1926 drei schwere Schicksalsschläge trafen. Im August starb er. Der große, der wunderbare Rudolf Valentino. Seine Filme und ihre Abenteuer, Monsieur Lupin, waren für mich die Lichtstrahlen in einem eintönigen Dasein. Die Verheißungen eines wirklichen Lebens, jenseits von Pittsburgh und dem Schalter der Bank. Weil Valentinos Tod mich so sehr erschütterte, fühlte mein Verlobter sich vernachlässigt und gab mir den Ring zurück. Weihnachten wollten wir heiraten. Und vor ein paar Tagen hat die Bank sich entschlossen, im nächsten Jahr auf meine Dienste zu verzichten. Ja, und da, Monsieur Lupin, da fasste auch ich einen Entschluss. Ein neues Leben zu beginnen. Meinen Traum zu verwirklichen. Den Traum von einem Leben à la Arsène Lupin. Sie haben Ihre Bank bestohlen. Heute Abend habe ich den Inhalt der Kasse nicht wie sonst in den Tresor getan, sondern in meine Reisetasche. Ein Kollege muss mich dabei beobachtet und die Polizei verständigt haben. War noch nicht lange zu Hause, da kamen sie. Mit Blaulicht und Sirene. Ich hatte keine Zeit mehr, den Koffer zu packen oder auch nur den Mantel anzuziehen. Ich verschwand durch die Hintertür, fuhr in einem Taxi zum Bahnhof. Den Rest kenne ich, Mademoiselle. Was haben Sie nun vor? Ich will nach Chicago, Monsieur Lupin. Das ist die Hauptstadt der... Glücksritter, der Abenteurer, derer, die sich nicht sklavisch den Gesetzen unterwerfen, der sogenannten Verbrecher. Alkoholschmuggler, Monsieur Lupin. Gangster, El Capone. Und Millionäre mit mehr Geld, als ihnen gut tut. Darum, Mademoiselle, ist Chicago auch mein Ziel. Oh, Monsieur Lupin, ich wage es nicht, Sie zu bitten. Sie haben mir schon einmal so sehr geholfen. Und damit ein klein wenig Verantwortung für Sie übernommen. Sprechen Sie nur, Mademoiselle. Was kann ich für Sie tun? Ich hatte einen Wunsch. Einen großen, einen dringenden, einen einzigen Wunsch. Ich wollte mich ihm anschließen. An Arsène Lupins Seite ein Leben jenseits der Normen und Gesetze zu beginnen, von ihm zu lernen, ihn auf seinen kühnen Feldzügen wieder die Reichen und Mächtigen dieser Welt zu begleiten, als seine Schülerin. Konnte es etwas Schöneres geben? Ich beneide Sie um Ihren jugendlichen Enthusiasmus, Mademoiselle. Zu meinem Bedauern sehe ich mich gezwungen, ihn ein wenig zu dämpfen. Sie treffen mich, die Wahrheit zu sagen, in einem nicht eben glücklichen Moment. Sehen Sie auch in mir einen Flüchtling, der New York auf schnellstem Wege verlassen musste, verfolgt von Inspekteur Ganimard. Ganimard? Ja, Sie kennen ihn natürlich, Mademoiselle. Er ist stupid, aber hartnäckig. Und so fahre ich denn nach Chicago ohne präzises Vorhaben, ohne Plan, ohne Kriegskasse. Ich habe Geld, Monsieur Lupin, in meiner Tasche und wenn ich bei Ihnen bleiben Wie viel, Mademoiselle? Mehr als 9.000 Dollar. Nun ja, ein paar Tage dürfte das reichen. Ein paar Tage? Merken Sie sich den ersten Grund- und Kernsatz der Glücksritterei. Niemals knausern. Wer das Geld anderer will, muss den Anschein erwecken, er habe selbst genug. Der wahre Abenteurer lebt stets auf großem Fuß. Wenn wir morgen früh in Chicago aussteigen, werden wir das erste Hotel am Platz beehren. Sie nehmen mich also mit, Monsieur Lupin? Wie kann ich Ihnen danken? Pünktlich um 9.10 Uhr erreichte der Pennsylvania Special Chicago, Canal Street Station. Ruhigen Schrittes gingen wir durch die Sperre. Lupin und... an seinem Arm, ich. Vorbei an den Kriminalbeamten, die alle Ausgestiegenen argwöhnisch musterten. Ich trug einen kleinen Schleierhut und über einem eleganten, wenn auch recht konservativen Kostüm einen ebensolchen Mantel. Die Reisetasche trug ich nicht. Die karrte ein Dienstmann mit anderen Gepäckstücken zu einem Taxi. Wir folgten, unbeeindruckt von dem Schauspiel, das sich hinter uns entfaltete. Eine ältere Dame in einem fliederfarbenen Negligé beugte sich weit aus einem Abteilfenster und zitterte. Mein Hut! Da! Schaffner! Polizei! Hotel Palmer House, Chauffeur. Im Hotel werden Sie wie ich eine Suite beziehen, Elaine. Sie sind Elaine Bellman, Mrs. John Bellman, ein in der New Yorker Gesellschaft nicht unbekannter Name. Apropos, auch in Chicago dürfte es etwas geben, das man mit einigem Wohlwollen als Gesellschaft bezeichnen kann. Dort wird man entzückt sein, Mrs. Belmont, und den Marquis de Brie zu empfangen. Sie sind Marquis, Arsène? Das ist neu. Was wollen Sie? Meine üblichen Künstlernamen sind hierzulande anscheinend wohl bekannt und die Amerikaner lieben europäische Adelstitel. Wir werden untadelige Empfehlungsschreiben vorzuweisen haben. Aus New York, Paris... Und wenn wir erst im Kreise der Nabobs von Chicago schwimmen wie die Hechte im Karpfenteich, dann, Elaine? Ja, Arsène? Dann werden wir, dessen bin ich sicher, in kürzester Zeit den Schlüssel finden, der uns den Weg zu den Reichtümern dieser betriebsamen Metropole eröffnet. Es war sehr kalt und stürmisch in jenem Dezember 1926 in Chicago. Doch das spürte ich kaum. Wir flatterten von Soiree zu Empfang. Von Ball zu Bankett. Ich trug die herrlichsten Abendroben, nippte an illegalen Cocktails, als sei ich mit ihnen aufgezogen worden und genoss das schöne Leben in vollen Zügen. bis unsere 9000 Dollar rapide zur Neige gingen und ich begann, mir Sorgen zu machen. Doch mein Begleiter blieb gelassen, zu Recht. Denn nach etwa einer Woche bot sich uns besagter Schlüssel bei einer exklusiven Cocktailparty in einem exklusiven Palast am exklusiven Lakeshore Drive, der sogenannten Gold Coast von Chicago. Gastgeber war Multimillionär Osgood P. Quackenbush, der Dritte. Ja, ja, ein paar Millionen hat mir mein alter Herr hinterlassen. Osgood P. Quackenbush der Zweite. Den Schlachthauskönig hat man ihn genannt. Ich bin umgestiegen, mache in Finanzen und Immobilien. Das ist zweifellos sauberer. Und lukrativer, Marquis. Mein Erbe habe ich vervielfacht. Respekt, sagen Sie aber, Quackenbush, war Ihr Vater nicht auch als Kunstsammler bekannt? Oh ja, der Alte hat gesammelt. Alles mögliche, Bilder, Juwelen. Oh, ich liebe Strauß. Ja, ich habe das ganze Zeug verkauft. Interessiert mich nicht. Ich sammle auch, aber was ganz anderes. Und was, Mr. Quackenbush? Mordwerkzeuge, Mrs. Bammond. Waffenberühmte Verbrecher. Ein interessantes, wenn auch recht ausgefallenes Gebiet. Im Laufe der Jahre habe ich mir ganz ordentlich was zusammengekauft. Ich will mich nicht loben, aber besser als die schwarzen Museen in New York, London oder Paris ist meine Sammlung allemal. Wollen Sie mal sehen, Marquis? Mit Vergnügen. Ja, dann kommen Sie. Sie bleiben besser hier, Mrs. Bammond. Das ist nichts für eine Dame. Mr. Quackenbush, Sie sind ganz und gar nicht up to date. Die moderne Frau kennt nichts Exquisiteres als das Grauen. Die Gänsehaut, das sublime Gruseln, das den Körper vom Scheitel bis zur Sohle zum Kribbeln bringt. Herrlich. Sie sind mir eine. Okay, kommen Sie mit. Seine Schätze bewahrte Quackenbush in einer Stahlkammer auf. Als er das Sicherheitsschloss öffnete, schaute Lupin ihm zu, scheinbar desinteressiert. Wir traten ein. Um uns beleuchtete Glasvitrinen mit Objekten verschiedenster Art gefüllt. Dazwischen ein massiger, allerdings wie mir schien, nicht eben hochmoderner Tresor. Für Bargeld, Aktien, Geschäftspapiere, was der Mensch so braucht, uninteressant. Sehen Sie sich um, Marquis, Mrs. Bammond. Im Schrank rechts. Pistolen? Das ist doch nichts Besonderes. Pistolen habe ich schon viele gesehen. In der Waffenkammer meines Mannes auf Long Island. Nicht diese, Mrs. Bammond. Da können Sie Gift draufnehmen. Sehen Sie hier. Die beiden Waffen, mit denen der berüchtigte Rasputin erschossen wurde. Die Browning des Fürsten Yusupov und die Savage von Purishkevich. Genau. Und mit dieser Feile hat der Anarchist Lucchini Kaiserin Elisabeth von Österreich erstochen. Sissi? Ist noch Blut dran? Und hier zwei ganz besondere Stücke aus Ihrer Heimat, Marquis. Der Ofen, in dem der Massenmörder Landru seine Opfer beseitigte. Ich verdanke ihn übrigens einem hohen Beamten der Pariser Kriminalpolizei. Den Schrankkoffer daneben auch. Er enthielt die Leiche des Filmproduzenten Lumiès. Seinerzeit ein aufsehenerregender Fall, aufgeklärt durch Professor Van Dusen. Mein alter Herr hat ihn gut gekannt, den berühmten Amateurkriminologen. Und diese kleine Pistole ist eine Neuerwerbung, auf die ich ganz besonders stolz bin. Sieht aus wie ein Spielzeug. Und das ist die Derringer, mit der John Wilkes Booth Präsident Lincoln erschoss. Ich habe sie meinem schärfsten Konkurrenten vor der Nase weggeschnappt. Für 25.000 Dollar. So viel? Ihr schärfster Konkurrent, Quackenbush, wer ist das? Joe Stenson. Praktisch mein Nachbar, drei Häuser weiter. Und dieser Stenson sammelt ebenfalls historische Mordinstrumente. Ist er heute Abend anwesend? Oh nein, der gute Joe ist nicht ganz comme il faut, wie das bei Ihnen heißt, Marquis. Wissen Sie, er ist Bierbrauer. Ein ehrenwertes Gewerbe. Nicht bei uns, Marquis. Wir haben Prohibition. Totales Alkoholverbot. Was Sie nicht sagen, Quackenbush, dieser Champagner-Cocktail in meinem Glas. Sie dürfen das nicht so eng sehen, Marquis. Aber Stenson produziert nicht nur Bier in 7 Brauereien, er lässt es auch von Gangstern vertreiben. Al Capone persönlich ist sein Partner. Tatsächlich. Und von wem beziehen Sie Champagner und Whisky, Mr. Quackenbush? Nicht von diesen Italienern, Mrs. Belmont. Wer in Chicago auf sich hält, kauft bei irischen Lieferanten. Bei Bugs Moran und seinen Leuten. Sind das nicht auch Gangster? Ganz ohne geht es nun mal nicht, Mrs. Belmont. In New York ist das sicher nicht anders, oder? Beim Abschied gab Quackenbush uns das Geleit bis ans Tor seines großen Anwesens, wo der Chauffeur im gemieteten Packard auf uns wartete. Freut mich, wenn es Ihnen bei mir gefallen hat, Marquis, Mrs. Bellman. War recht nett. Was ich übrigens noch sagen wollte, Quackenbush, mir ist eingefallen, dass auch ich, obschon durchaus kein Sammler solcher Dinge, eine historisch-kriminalistische Reliquie mein eigen nenne. Ja, was ist das denn? Ein Messer. Das Messer mit dem Jean-Paul Marat, ins Jenseits befördert wurde. Ist das wahr? Das gehört Ihnen? Dahinter steckt eine interessante Geschichte. Vermutlich wissen Sie, dass der Henkersknecht Legros den abgeschlagenen Kopf der Charlotte Corday, der Mörderin Marats, auf dem Schafott hochhielt und ohrfeigte. Nein, wie ekelhaft. Er kam dafür ins Gefängnis, ja. Und dieser Henker besaß die Tatwaffe. Er vererbte sie in seiner Familie, bis mein Vater, ein Bewunderer der Corday, sie erwarb von einem Nachfahren des Legros, der als Stallbursche bei ihm arbeitete. Sagen Sie, Marquis, wären Sie unter Umständen bereit, mir das Messer zu verkaufen? Ich weiß nicht. Gewisses bedeutet mir nicht allzu viel. Sie würden mir eine riesige Freude machen. Lassen Sie uns ein andermal darüber weiterreden, Quackenbusch. Es ist spät. Ja. Am nächsten Morgen, beim Frühstück, machten wir einen Schlachtplan. Das heißt natürlich, Lupin plante. Und ich assistierte, so gut ich konnte. Sie stellen Ihr Licht unter den Scheffel, chère Hélène. Sie assistieren nicht nur. Sie inspirieren mich. Und im nächsten Akt des von mir konzipierten kleinen Dramas werden Sie die Hauptrolle übernehmen. Wenn Sie mir das zutrauen, Arsène? Doch bevor es soweit ist, liegt noch ein gerüttelt Maß Arbeit vor uns. In den nächsten Tagen wird es für Sie und für mich keine Gesellschaften geben. In der öffentlichen Bibliothek von Chicago, ein wohlbestücktes Haus, wie ich höre, werden wir historische Forschungen anstellen. Und dann, ma chère. Dann werden wir basteln. Basteln? Mit diesen unseren Händen, die für Besseres geschaffen sind. Oui, Monsieur le Marquis. À vos ordres. Zwei Wochen später. Weihnachten war vorüber, das neue Jahr hatte begonnen. Ich war im Palmerhaus ausgezogen und hatte mich in einem bescheidenen, aber anständigen Hotel, dem Great Northern, in der Dearborn Street eingemietet. Unter dem Namen Lear. Eleanor Lear. Von dort hatte ich einen Brief, dem Fotografien und Kopien von Dokumenten beigelegt waren, abgeschickt. An Mr. Joseph Stenson. Lakeshore Drive. Arsène, er hat angebissen. Kein Wunder bei diesem Köder. Was schreibt er? Liebe Miss Lear, an Ihrem Angebot bin ich interessiert. Ich schlage vor, dass wir uns treffen, damit ich das Objekt in Augenschein nehmen kann. Seien Sie am Sonnabend, dem 8. Januar 1927... Übermorgen. ...um 10 Uhr abends im Dreamland Café an der 35. Straße. Er lädt Sie nicht in sein Haus ein? Schade. Fragen Sie nach mir. Ich bin dort bekannt. Freundliche Grüße. Das Dreamland war ein Nachtclub von der nicht allzu vornehmen Sorte. Es roch nach Schweiß, Tabak, geschmuggeltem Whisky. Eine schwarze Kapelle spielte Ragtime, Black Bottom und den Modetanz der Saison, Charleston. Dazu vergnügten sich untersetzte ältere Männer in zu engen Abendanzügen, der eine oder andere mit einer verdächtigen Beule unter dem linken Arm, mit sehr jungen, sehr schlanken, sehr geschminkten Frauen in sehr kurzen Fransenröcken. Shocking! Miss Lear, das ist noch gar nichts. Da hätten Sie Lorraine sehen sollen, als sie noch bei Minsky in New York getanzt hat. Eine Straßenfeder mehr nicht. Aber dann traf ich meinen Sugar Daddy, verliebte mich unsterblich. Und seit unserer Hochzeit tanze ich natürlich nicht mehr auf der Bühne. Gefällt Ihnen die Musik, Miss Lear? Wie man's nimmt, Mrs. Danson. King Oliver mit seiner Creole Jazz Band bläst ein scharfes Horn. Der Junge... Baby, ich habe mit Miss Lear was Geschäftliches zu besprechen. Geh tanzen, such dir einen Partner. Aber Sugar Daddy, du weißt doch, ich mache mir nichts aus anderen Männern. Geh schon, Baby. Aber nicht so eng. Wenn mein Sugar Daddy unbedingt will. Ja. Lorraine amüsiert sich so gern, Miss Lear. Musik, Menschen, Trubel. Na soll sie. Sie ist etwas jünger als ich. Vielleicht haben Sie es bemerkt. Ach wirklich, Mr. Stenson? Wie finden Sie das Dreamland, Miss Lear? Nun ja, bei uns in Piddletown haben wir sowas nicht. Ja, das will ich meinen, ja. Da kam Miss Lear her. Piddletown, Vermont. Und das sah man ihr an. Auf das wilde Treiben ringsum reagierte sie mit einem Ausdruck, der teils missbilligend war, teils ängstlich. Die Ängstlichkeit war übrigens nicht nur gespielt. Ich muss gestehen, ich atmete innerlich auf, wenn mein Blick auf den Herrn im untadeligen Frack fiel, der dem Marquis de Brie so erstaunlich ähnlich sah und der mich im Auge behielt. Allerdings so diskret, dass es niemandem auffiel. Am wenigsten Mr. Joseph Stenson. Der hatte nur Augen für die antiquierte Abendtasche, in der Miss Lille, wie er wusste, ein höchst interessantes Objekt aufbewahrte. Die Lincoln Kugel. Ganz recht, Mr. Stenson. Das Geschoss, das Präsident Lincoln tötete. Zeigen Sie mal her. Sie ist natürlich unter Glas. Natürlich. Und in Ihren Besitz gekommen ist sie durch Ihren Großvater. Wie ich Ihnen schrieb, Mr. Stenson. Mein Großvater war Dr. Charles A. Lyle, der junge Arzt, der zufällig in Ford's Theater war, als Booth auf Lincoln schoss und der dem Opfer erste Hilfe leistete. Dafür durfte er später, nach der Obduktion, die Todeskugel an sich nehmen. Die Kugel, die in Lincolns Hirn eindrang. Wir haben sie in der Familie immer sehr in Ehren gehalten. Und warum wollen Sie die jetzt verkaufen, Miss Lyle? Die Zeiten sind schlecht, Mr. Stenson, und ich würde so gern Mr. Petersons Drugstore übernehmen. $2,000, Miss Lee. Wären Sie damit einverstanden? Oh nein, Mr. Stenson. Das ist nicht genug. Also gut, 3.000. Wissen Sie, Mr. Stenson, Mr. Quackenbusch hat mir $10,000 geboten. Was? Quackenbusch? Das könnte dem so passen. Erst die Pistole und dann auch noch die Kugel. Wie viel hat er Ihnen geboten, Miss Lee? $10,000? Okay, ich leg noch 1.000 drauf. $11,000? Dafür kriegen Sie einen erstklassigen Drugstore. Da hatte er recht, der liebe Mr. Stenson. Wir tauschten. Kugel nebst glänzend gefälschten Dokumenten gegen Barscheck. Noch in dieser Nacht feierte Miss Lyle, nun wieder Mrs. Belmont, mit dem Marquis de Brie in dessen prunkvoller Suite im Palmerhaus. Auf Sie, Elaine. Sie waren also mit mir zufrieden, Arsène? Zufrieden, begeistert. Sie waren grandios, wunderbar, magnifique. Meine Gratulation, brava. Bravissima. Arsène, sie macht mich verlegen. Und nun, ma chère, werden wir Mr. Quackenbusch reaktivieren. Das ist meine Sache, will sagen, die des edlen Marquis. Auf sein Wohl. Am nächsten Abend geschah es, dass Mr. Quackenbusch, als er seine gewohnte Flüsterkneipe in der Madison Street aufsuchte, dort ganz zufällig auf den Marquis de Brie stieß. Schön, dass ich Sie treffe. Marquis, was trinken Sie? Was trinkt man im Speakeasy? Tee, wie Sie sehen. Aus einer geschmackvollen chinesischen Tasse. Tee in Schottland oder Kanada gebrannt und in die USA geschmuggelt. Mir auch eine Tasse, Bill. Ich habe ein paar Mal in Palmer House angerufen, Marquis. Aber Sie waren nie da. Mon Dieu, man ist viel unterwegs, mal hier, mal da. Was kann ich für Sie tun, mein lieber Quackenbusch? Das Messer. Sie erinnern sich doch. Das Messer der Charlotte Corday. Ja, richtig. Wir sprachen darüber. Und? Werden Sie es mir verkaufen? Ich will Sie nicht auf die Folter spannen, mon ami. Erst neulich habe ich meinen Verwalter auf Chateaubriand telegrafisch angewiesen, mir das gute Stück nach Chicago zu schicken. Marquis! Morgen oder übermorgen dürfte das Päckchen eintreffen. Wissen Sie, Quackenbusch, eigentlich hätte ich Ihnen das Ding gern zum Geschenk gemacht. Kommt nicht in Frage, Marquis. Angesichts der jetzigen Währungsschwankungen muss ich Ihnen da leider zustimmen. Wenn der Dollar 40 Franc kostet, werden selbst Aristokraten zu Krämern. Würden Sie $20,000 akzeptieren, Marquis? Lassen Sie uns nicht falschen, Quackenbusch. $30,000 und das Messer gehört Ihnen. 30.000? Ich rufe Sie an, cher ami. Au revoir. Oh. Zwei Tage später teilte der Marquis Mr. Quackenbusch telefonisch mit, die erwartete Sendung aus der Normandie sei eingetroffen. Schön. Mit Ihrem Preis bin ich einverstanden, Marquis. Notgedrungen. Wenn er mir auch ein wenig hoch vorkommt. Und Jules Quackenbusch, was sind ein paar Dollar unter Freunden? Gentlemen reden nicht über Geld, nicht wahr? Wann und wo wollen wir uns treffen? Bei Ihnen. Morgen Nachmittag. Eh bien. Ich lade Sie ein in meine Suite zum Tee um 4 Uhr, d'accord? Je näher der Termin rückte, desto aufgeregter wurde ich. Lupin blieb, wie immer, kaltblütig. Sein rastloses Hirn hatte die bevorstehende Transaktion mit Quackenbusch bereits abgehakt und arbeitete an neuen großen Taten. Kugeln, Messer, 11.000, 30.000 Dollar, das sind doch nur, wie sagen Sie, kleines Vieh? Peanuts. Erdnüsse. Auch gut. Cher ami, wir werden uns Zugang zu den Tresoren und Schatzkammern der ehrenwerten Herren Quackenbusch und Stenson verschaffen. Und dann, Elaine, dann? Doch davon später. Unser Gast wird gleich eintreffen. Ich halte es für besser, dass Sie gehen. Wir sollten nicht mehr gemeinsam auftreten. Warum nicht? Erwarten Sie Probleme, Arsène? Nein, doch Sie wissen, der kluge Mann baut vor. Die kluge Frau natürlich auch. Ich möchte aber dabei sein, Arsène. Ich will lernen. Machen Sie es wie der Liebhaber in der Komödie. Verstecken Sie sich im Schrank und lassen Sie die Tür ein wenig offen stehen. Ich war kaum in meinem Versteck verschwunden, als die Tür zur Suite aufgerissen wurde. Quackenbusch trat ein. Und mit ihm zwei kräftige Männer in schlecht sitzenden gestreiften Anzügen, die Hände in den Jackentaschen. Die Herren habe ich mir ausgeliehen von meinem Whisky-Lieferanten, Mr. Bugs Morin. Mein lieber Quackenbusch, Sie setzen mich in Erstaunen. Sie betreten meine Räume ohne anzuklopfen. Sie bringen zwei Gangster mit. Leibwächter, Marquis. Oder Torpedos, wie man in der Alkoholbranche sagt. Wissen Sie, ich hätte das Gefühl, einem weltbekannten Verbrecher sollte ich nicht allein und ohne Schutz entgegentreten. Verbrecher? Was soll das bedeuten? Kommen Sie rein, Monsieur Ganimard. Bonjour, Lupin. Ah, Ganimard, Freund meiner Jugend, Leuchte und Zier der Sûreté. Nehmen Sie doch Platz. Machen Sie es sich bequem. Darf ich Ihnen eine Erfrischung bringen lassen? Ein unauffälliger Mann mit Glatze und Walross-Schnauzbart? Das war also Ganimard? Inspekteur Ganimard, Lupins unerbittlicher Feind? Mir stockte der Atem. Bis nach New York hatte er den großen Abenteurer verfolgt. Und jetzt taucht er auch noch in Chicago auf. Welch glückhafter Fügung, cher ami, verdanke ich die unerwartete Freude Ihrer Anwesenheit. Verraten Sie es mir. Ich verließ Sie in New York. Und dort fiel mir vor wenigen Tagen eine alte Ausgabe der Chicago Tribune in die Hand mit einem großen Bericht über eine Soiree im Hause des Monsieur Quackenbusch. Auf einer Fotografie waren einige illustre Gäste abgebildet, darunter der Marquis de Brie. Indem Sie mit dem geschärften Auge der Liebe Ihren teuren alten Freund Lupin erkannten. Monsieur Quackenbusch ist mir nicht unbekannt. War ich doch des Öfteren in der glücklichen Lage, ihm das eine oder andere begehrte Objekt zukommen zu lassen. Ich nahm mit ihm Verbindung auf. Et voilà, hier bin ich. In voller Schönheit. Von nun an bleiben wir zusammen, Lupin. Ich nehme Sie mit, erst zur Polizei hier in Chicago und dann nach Paris. Komm her, mein Junge. Handschellen. Pfui, Ganimard. Ich lass dich nicht mehr aus den Augen, bis du in einem französischen Zuchthaus sitzt. Augenblick mal, Ganimard. Sie haben mir die Augen über den angeblichen Marquis de Brie geöffnet. Gut und schön. Aber mitnehmen können Sie ihn nicht. Das ist nicht drin. Ich brauche ihn noch. Mais, Monsieur Quackenbusch, Lupin gehört der Justiz. Das Recht, die Gesetze. Recht, Gesetz. Wir sind in Chicago. Ich protestiere im Namen der Französischen Republik. Sehr gut, Ganimard. Allons enfants. Von mir aus, Ganimard, protestieren Sie, aber leise. Monsieur Quackenbusch! Halten Sie doch die Klappe. Das tat der Inspektor, mit allen Anzeichen des Unwillens. Doch gegen zwei schlagkräftige Argumente in Nadelstreifen konnte er fern der Heimat nichts ausrichten. Sie brauchen mich, Quackenbusch? Sie brauchen Arsène Lupin? Den Abenteurer? Ich brauche den Dieb. Interessant. Sprechen Sie sich aus, mein Lieber. Joe Stenson. Der Kerl hat mal wieder unverschämtes Glück gehabt und mir ein ganz seltenes Stück weggeschnappt. Die Kugel, die Lincoln umgebracht hat. Ist es die Möglichkeit? Und diesmal lasse ich es ihm nicht durchgehen. Die Kugel gehört mir. Schließlich habe ich schon die Pistole. Warum trösten Sie sich nicht mit dem Messer der Cordée? Da liegt es. Auf dem Tisch. Ich habe mir solche Mühe damit gegeben. Ich will die Kugel, Lupin. Und Sie werden sie mir verschaffen. Ich soll stehlen? Also wissen Sie, Quackenbusch. Warum schicken Sie nicht Ihre Herren Torpedos? Weil das eine Aufgabe für einen Spezialisten ist. Stensons Haus ist eine Festung. Da kommt so leicht keiner rein. Oder raus. Schwierig, schwierig. Monsieur Quackenbusch, das dürfen Sie nicht. Ich werde... Das reicht. Schmeißen raus. Wagen Sie es nicht, Hand an mich zu legen. Ich bin Inspekteur der Sûreté. Ich werde mich an meinen Konsul... Au, au, au. Ich... Der liebe Ganimard, er hat noch nie gespürt, wenn er überflüssig war. Gut, Ich werde für Sie tätig, Quackenbusch. Na also, dann wäre da nur noch ein kleines Problem. Wie kann ich sicher sein, dass Sie es auch wirklich tun und nicht einfach verschwinden? Vielleicht sollten Morans Männer Sie nicht aus den Augen lassen, bis Sie... Quackenbusch, schämen Sie sich. Sie sind misstrauisch wie eine alte Jungfer. Unter Beobachtung kann ich nicht arbeiten. Das würde meinen Stil ramponieren. Arsène Lupin ist ein Ehrenmann. Alle Welt weiß das, sogar Ganimard. Ich gebe Ihnen mein Wort, Quackenbusch. Ich werde die Lincoln-Kugel, die zurzeit in Stensons Besitz ist, an mich nehmen und an Sie weiterreichen. Heute ist der 12. Januar. Binnen einer Woche? Versprochen. Sie ging und ich konnte endlich den Schrank verlassen. Krumm im Rücken und trüb im Gemüt. Die Sache war gründlich schiefgegangen. Abwarten, Elaine. Kein Grund zur Trübsal. Wir werden uns umstellen. Flexibilität, ma chère. Eine der wichtigsten Eigenschaften des Glücksritters. Als erstes werden wir Namen und Domizil wechseln. Ein unscheinbares Haus in einem uninteressanten Stadtteil. Zwei unauffällige Personen mit Allerweltsnamen. Und dann, Arsène? Dann werden wir Stensons Festung stürmen. Stürmen? Das sagen Sie so leicht. Nun, was mich betrifft, ich werde einen todsicheren Trick einsetzen, den ich in Frankreich schon einige Male mit Erfolg angewendet habe. Und ich? Ich habe den Eindruck, Mrs. Lorraine Stenson gehört zu den schwierigen Hausherrinnen, deren Personal häufig wechselt. Wenn Sie bei ihr vorstellig würden, Elaine, mit allerbesten Referenzen, Sie wären anwesend und könnten eingreifen, sofern es nötig wird. Lorraine nahm mich sofort. Das lag zweifellos daran, dass ich vorher in Hollywood tätig war. Bei so bekannten Filmstars wie Teda Barra, Mary Pickford, Gloria Swanson. Und ihr Papagei mochte mich. Und so begab es sich, dass am Abend des 15. Januar das neue Hausmädchen Helen einem Besucher die Tür öffnete, der ihr nicht unbekannt war. Inspektor Ganimard. Treten Sie näher, Inspektor. Nehmen Sie Platz. Zigarre? Ob ich Ihnen auch einen Whisky anbieten darf, weiß ich nicht so recht. Immerhin sind Sie Polizist. In Frankreich, Monsieur, nicht ihr. Tun Sie Ihrer Gastfreundschaft keinen Zwang. Ja. Schenken Sie dem Herrn ein, Helen. Sehr wohl, Madame. Sie haben mir geschrieben, Inspektor, Sie hätten eine Information für mich. Eine Information von äußerster Wichtigkeit in Bezug auf meine Sammlung kriminalistischer Raritäten. Sind meine Schätze in Gefahr? Ein Schatz, Monsieur. Die Pistolenkügel aus dem Kopf Ihres großen Präsidenten Abraham Lincoln. Ach was. Ich wette, dahinter steckt Quackenbusch. So ist es, Monsieur. Quackenbusch hat einen Experten beauftragt, die Kugel für ihn zu entwenden. Das sieht ihm ähnlich. Nur soll er. An meiner Alarmanlage wird sich sein Experte die Zähne ausbeißen. Gestatten Sie mir, das zu bezweifeln. Bei besagtem Experten handelt es sich nämlich um keinen geringeren als Arsène Lupin. Lupin? Über den habe ich gerade was gelesen. Sugar Daddy. In Life. Das ist ein ganz gerissener Kerl. Den kann nichts aufhalten. Keine Stahltür, kein Alarmsystem. Überall kommt er rein. Und im Verkleiden und Maskieren ist er einsame Spitze. Madame hat völlig recht. Dieser dreiste Verbrecher hat es sogar gewagt, als Oberbeamter der Pariser Kriminalpolizei aufzutreten. Und charmant ist er. Ein richtiger Frauenheld. Stehen Sie nicht herum, Helen. Schenken Sie ein. Sehr wohl, Madame. Wenn ich Ihre Sicherheitsvorkehrungen inspizieren dürfte, Monsieur Stenson. Ich bitte darum, Inspektor. Sie sind der Fachmann. Sehen Sie sich alles in Ruhe an. Merci, Monsieur. Aber nicht mehr heute Abend. Bleiben Sie über Nacht in einem unserer Gästezimmer. Oui. Wissen Sie was? Würden Sie uns die Freude machen, bei uns zu wohnen, bis die Gefahr vorüber ist? Das heißt, bis wir den Burschen erwischt haben, mit Vergnügen, Monsieur. Helen, richten Sie das blaue Zimmer für den Herrn her. Sehr wohl, Madame. Am nächsten Abend wartete ich in meinem kleinen Dienstbotenzimmer unter dem Dach auf das verabredete Zeichen. Ein dreimaliges Klopfen an der Tür, dem die gemeinsame Flucht aus dem Hause Stenson folgen sollte. Leider schlief ich darüber ein. Vielleicht lag es an der Nervenanspannung, vielleicht an Lorraine Stenson, die sich nur zu gern damit beschäftigte, ihr Hausmädchen zu beschäftigen. Eine schrille Glocke riss mich aus rosaroten Träumen von mir und Arsène und den Niagarafällen. Madame befahl mich in ihr Boudoir. Ein Blick auf die Uhr. Es war 10 Minuten vor 3, mitten in der Nacht. Helen! da sind Sie ja endlich, wenn man Sie mal braucht. Dieser Verbrecher war hier, dieser... Lupin, Madame? Genau der. Hier in unserem Haus. Sei doch mal ruhig, Cleopatra. Jetzt sei doch mal ruhig, Cleopatra. Ein Wunder, dass wir nicht alle in unseren Betten ermordet wurden. Oh, meine Nerven. Bringen Sie mir eine Flasche Bourbon. Gegen 2 Uhr, so erfuhr ich von Lorraine und später von Lupin selbst, war der Hausgast, der sich Ganimard nannte, aufgestanden. Vorsichtig schlich er zu Stensons Schatzkammer. Er betrat sie, nachdem er die Alarmanlage abgeschaltet hatte, und wollte gerade den Schrank öffnen, der die ominöse Lincoln-Kugel der Miss Leal enthielt, als 2 Männer mit schussbereiten Revolvern durch die Tür kamen. Der Hausherr und... Ganimard! Schon wieder? Also ein wenig wird's langweilig. Sie sind ja wie das berühmte falsche 5-Franc-Stück übrigens. Sind Sie sicher, dass Sie wirklich Ganimard sind, nicht Lupin? Mein Schnürbart ist echt und Ihre... Au, Herr, war nur angeklebt. Was für ein Glück. Stellen Sie sich vor, ich müsste ständig mit so einem Handfeger unter der Nase herumlaufen. Ganimard, Ganimard, Sie haben gelauscht neulich im Parmerhaus und dann sind Sie zu Stenson Petzen gegangen. Er hat mich angerufen, um mich zu warnen. Und weil er mich doch noch in die Finger kriegen wollte, ist es nicht so, Freund meiner Jugend? Als ich von Monsieur Stanson erfuhr, in seinem Haus gäbe es bereits einen Inspekteur Ganimard, war mir alles klar. Mit Ihrer Maske haben Sie sich aber keine große Mühe gegeben, Lupin. Das soll ich sein. Was wollen Sie, cher ami? Sie sind nun mal ein hässlicher Vogel. Was mache ich jetzt mit Ihnen, Lupin? Sie machen gar nichts, Monsieur Stanson. Das ist Sache der Polizei. In Paris mag das so sein, Inspektor, aber nicht bei uns in Chicago. Nicht nur, weil unsere Polizei unfähig und korrupt ist. Wer kann, nimmt das Gesetz in die eigene Hand. Das ist gute amerikanische Tradition. Ich werde Ihnen sagen, was ich mache, Inspekteur. Ich rufe meinen Freund und Partner Alphonse Capone an. Der schickt ein paar Leute vorbei, die nehmen Lupin mit und... Goodbye, Arsène Lupin, beziehungsweise adieu. Ich glaube nicht, dass das... Könnten Sie sich mit dieser Lösung anfreunden, Inspektor? Ich glaube nicht, dass das eine gute Lösung ist. Nein, ich glaube das nicht. Ich protestiere! Das konnte Ganimard nicht. Er protestierte wieder einmal und ereiferte sich so sehr, dass Stenson ihn schließlich aus dem Haus werfen ließ. Armer Ganimard. Aber vor allem armer Arsène. Ich tat Lorraine ein Schlafmittel in den Whisky, dann ging ich ans Werk. Ich sollte eingreifen, falls es nötig würde, hatte mein Partner gesagt. Jetzt war es nötig. Sehr sogar. Um 3 Uhr fuhr eine schwarze Limousine durch die South Michigan Avenue. Vor der Hausnummer 2300 hielt sie. Hotel Metropole stand an der Front des klotzigen, 7-stöckigen Gebäudes. Trotz der späten Stunde schlief hier anscheinend niemand. Aus den hell erleuchteten Fenstern drang Musik und lautes Stimmengewirr. Da sind wir. Weißt du nicht, sag's, Genosse, und wo sind wir? Mr. Capones Hauptquartier. Steig aus. Der Lift brachte sie in den 4. Stock. Lupin und seine beiden Wächter. Sie gingen durch einen Gang, der festlich geschmückt war. Blumen, bunte Papiergirlanden, amerikanische und italienische Fahnen und ein mindestens 10 Meter langes Spruchband, das in roten Lettern verkündete: 7 Jahre Prohibition. 7 Jahre Wohlstand. Die 7 fetten Jahre, was, Genosse? Und dann wird's mager. Wie es schon in der Bibel steht. Wieso Bibel? Heute ist der 17. Januar. Da feiern wir jedes Jahr, seit sie 1920 den Alkohol verboten haben. Und außerdem hat der Boss heute Geburtstag. Rechts geht's rein. Hinter der Tür, die von 2 bulligen Torpedos mit Maschinenpistolen bewacht wurde, lag ein Saal voller Menschen. Männer mit geölten Haaren in dunklen Anzügen und Gamaschen und platinblonde Frauen in freizügiger Aufmachung drängten sich um einen feisten Typ im erbsgrünen Dinnerjacket. Er kaute grimmig auf einer riesigen Havanna herum und gestikulierte so heftig, dass der kolossale Diamant an seiner linken Hand blitzte und funkelte wie ein drohendes Wetterleuchten. Porca Madonna! Diese stinkenden irischen Schweine. Ich reiche ihnen die Hand des Friedens. Und was tun sie? Sie murksen meinen guten Freund ab, Griechentheo. Und das an meinem 28. Geburtstag. Oh, Bene. Dann nehmen wir den Krieg. Bier kriegt bis aufs Messer. Diese verfluchten Mix brauchen eine Lektion. Und die sollen sie kriegen. Von mir. Wer ist dieser Kerl, Frankie? Den schickt ihn Mr. Stenson, Mr. Capone. Richtig. So sehen also berühmte Verbrecher in Frankreich aus. Klein und dünn, nicht gerade imposant. Es kann nicht jeder so fett und vollgefressen sein wie du, mein Dickerchen. Soll ich ihm die Fresse polieren, Mr. Capone? Lass ihn reden, Frankie. Tote können mich nicht beleidigen. Und du bist tot, Franzose. Du wolltest meinen Freund bestehlen. Das darf man nicht. Seit wann hast du was gegen Stehlen, Dickerchen? Du bist doch selbst der größte Dieb in Chicago. Du irrst dich, Franzose. Capone ist kein Dieb. Capone nimmt keinem was weg. Im Gegenteil. Capone gibt. Er gibt den Menschen, was sie haben wollen. Schnaps, Bier. Und manchmal eine Kugel oder den Baseballschläger. Du hast Mut, Froschfresser. Du verdienst einen anständigen Abgang. Setz dich, iss Pasta, trink Vino. Frankie und Johnny, ihr passt auf ihn auf. Und wenn ich das Zeichen gebe, bringt ihr ihn raus und fahrt ihn ein bisschen durch die Gegend. Ihr wisst ja Bescheid. Okay, Mr. Capone. Jetzt erschien ich auf der Bildfläche. Nicht Helen, nicht Elaine und schon gar nicht Mary Kowalski oder Miss Lear. Ich war Lauren Stenson. Während die wahre Eigentümerin des Namens im Tiefschlaf vor sich hinschnarchte, hatte ich mich an ihrem Schminktisch und in ihrem Kleiderschrank bedient. Das Resultat war durchaus überzeugend. Das fand nicht nur ich. Das fand auch Capone. Mrs. Stenson, bei mir um diese Zeit. Oh, Mr. Capone. Tun Sie ihm nichts, Mr. Capone. Sie dürfen ihn nicht umbringen. Lorraine. Cherie, nein. Doch, Arsène. Mr. Capone, dieser Mann ist kein Dieb. Aber Ihr Mann hat doch... Mein Mann weiß nicht, was wirklich geschehen ist heute Nacht in unserem Haus. Mr. Capone, dieser Mann ist mein Geliebter. Porca miseria. Er hat sich bei uns eingeschlichen, um mich zu besuchen. Und als mein Mann ihn erwischte, hat er sich als Einbrecher ausgegeben, um meine Ehre zu schützen. Er ist ein Held, Mr. Capone. Er wollte sich opfern. Oh, Geliebte, wie gern wäre ich für dich in den Tod gegangen. Oh, che bella storia. Che bella romanza. Wie in der Oper, wie von Maestro Verdi. Ich beglückwünsche Sie, Signora, zu Ihrem Amante. Und Sie, mein Freund, Sie sind ein Kavaliere, ein wahrer Gentleman. Da habt ihr zwei also dem guten Joe Stenson die Hörner aufgesetzt. Che bella Commedia. Sie sind auch ein Gentleman, Mr. Capone. Sie werden ihn nicht töten, meinen geliebten Arsène. Nehmen Sie ihn mit, Ihren Cicispeo, Signora. Oder noch besser, Frankie und Johnny. Bringt die beiden zurück. Kleine Spazierfahrt, Mr. Capone? No, Idiota! Ihr setzt sie am Lackisch eure Drive ab, und zwar lebend. Nehmt meinen großen Cadillac. Die Prunkkarosse. Den Panzerwagen? Si, si. Danke, Mr. Capone. Sie sind ein Schatz. Ich muss Sie umarmen. Oh, schon gut. Schon gut, Mrs. Stenson. Arrivederci. Adieu, mein Dickerchen. Bleib sauber. Wir hätten das freundliche Angebot gern abgelehnt. Aber das ging natürlich nicht. So fuhren wir dann in Capones berühmten schwarzen Panzer-Cadillac Richtung Norden. Arsène und ich saßen im Fond, Johnny steuerte, Frankie hielt als Beifahrer die Augen offen. Hey Johnny, wir werden verfolgt. Der dunkle Lincoln hinter uns. Fahr schneller. Der Lincoln beschleunigt auch, ganz klar. Das sind Morrens-Leute. Die haben es auf Mr. Capone abgesehen. Wird euch schlecht bekommen, Freunde. Frankie war ein guter Schütze. Der Lincoln wurde in einen der Vorderreifen getroffen, schleuderte, rammte eine Straßenlaterne, blieb stehen. Halt an, Johnny. Wollen doch mal sehen, wer da drin sitzt. Komm mit, Johnny. Da Das ist Ganimard. Er war schon hinter uns, als Frankie und Johnny mich zu Capone brachten. Er will sich vergewissern, nehme ich an, dass Arsène Lupin auch wirklich um die Ecke gebracht wird. Ob er wohl unsere beiden Freunde davon überzeugen kann, dass er nicht zu Morins Gangstern gehört? Festhalten, Elaine. Sie haben doch die Lincoln-Kugel, Elaine. Oh ja. Ich habe sie mir geholt, als bei Stansons wieder alles ruhig war. Gut gemacht. Ich habe Quackenbusch mein Wort gegeben, dass ich ihm die Kugel bringe. Und Arsène Lupin pflegt sein Wort zu halten. Elaine, ich bewundere Sie, wie Sie, um mich zu retten, Capone, den berüchtigten Al Capone, zum Narren gehalten haben. Das war ganz außerordentlich. Was kann ich Ihnen noch beibringen? Sie sind keine Schülerin mehr. Sie sind Meisterin, eine examinierte, diplomierte und summa cum laude promovierte Glücksritterin. Ein solches Lob aus Ihrem Munde, Arsène. Merci. Ich wartete im Wagen vor Quackenbuschs Haus. Lupin knackte das Türschloss, ging leise zur Schatzkammer und deponierte die angebliche Lincoln-Kugel in einer Vitrine. Dabei ließ er sich Zeit. Es dauerte eine gute halbe Stunde, bis er wieder vor dem Haus erschien. Ich startete den Wagen. Die Türen hatte ich verriegelt. Als Arsène den Türgriff fasste, drehte ich mein Fenster um einige Millimeter nach unten. Öffnen Sie, Elaine! Ach, wissen Sie, Arsène, ich glaube, wir sind quitt. Sie haben mich unter Ihre Fittiche genommen. Ich habe Ihnen das Leben gerettet. Vorhin habe ich Capone, ohne dass er es merkte, den Diamantring vom Finger gezogen. $50.000 ist er wert. Sagt man, und die will ich eigentlich nicht mit Ihnen teilen. Sie enttäuschen mich zutiefst, Mademoiselle. Nicht doch, Arsène. Ich bin bei Ihnen in die Schule gegangen, in die Schule der Glücksritter. Und ich habe so gut gelernt, dass ich sogar Sie, meinen Lehrer, aufs Kreuz legen kann. Sie sollten stolz auf mich sein. Adieu. Au revoir, Elaine! Warum Lupin lachte, wurde mir erst am nächsten Abend klar. In St. Louis, als ich die Zeitung las. Ein Einbrecher hatte Quackenbuschs Tresor geöffnet und rund $300.000 erbeutet. In Banknoten und Wertpapieren. Und meine Beute, der Capone-Diamant, war eine Imitation und ganze $3 wert. Vielleicht hätte ich doch noch etwas länger in die Schule gehen sollen. Die Schule der Glücksritter oder Arsène Lupin trifft Al Capone. Kriminalhörspiel von Michael Koser. Arsène Lupin, Manfred Zapatka. Hélène, Katharina Zapatka. Osgood P. Quackenbusch, Michael Hannemann. Joseph Stenson, Gerd Grasse. Lorraine Stenson, Katharina Burova. Inspektor Ganimard, Wolfgang Kondrus. Al Capone, Martin Engler. Frankie und Papagei, Götz Schulte. Polizist, Christian Gaul. Ältere Dame, Ingrid Tribowski. Schnitt, Sabine Winkler. Ton, Alexander Brennecke. Regieassistenz, Karina Lüttke. Regie, Renate Heitzmann. Produktion Deutschlandradio Berlin 2004.